Was ist aus uns geworden? Wie konnte dies nur geschehen? Ein Albtraum ohne Erwachen, will er jemals zu Ende gehen? Es ist Verzweiflung und Sehnsucht, die mein Herz langsam zerfrisst. Wie oft bin ich aufgewacht und habe dich vermisst? Im Dunkel dringt ein Licht, so fern und doch so klar. Gibst du mir noch eine Chance, wenn ich kann nichts verstehen? Welchen Weg soll ich dafür noch weitergehen?